darum ist es bald mit der Menschheit vorbei. Jedoch lag die Wettervorhersage diesen Sommer fast immer daneben. Sollte sich das bei der Prognose fürs Jahr 2100 geben? Und die Arktis schrumpft, aber die Antarktis gefriert. Im Zweifelsfall sollen wir lieber auf die Klimatologen vertrauen, bevor wir uns die ganze Zukunft der Erde versauen.